Abschnitt 3 aus Die Frau in Weiß, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Aussage Walter Hartwrights in Clemens Inn zu London. Teil 3. Die Hitze war den ganzen Tag über sehr drückend gewesen, auch der Abend war noch heiß und schwül. Meine Mutter und Schwester hatten so viele letzte Worte zu sagen gehabt und mich so oft gebeten, noch 5 Minuten länger zu bleiben, dass es beinahe Mitternacht war, als die Magd das Gartentor hinter mir schloss. Ich tat ein paar Schritte auf dem kürzesten Wege nach London zu, dann stand ich still und zögerte. Der Mond stand groß und voll an dem dunkelblauen, sternenlosen Himmel, und die hügelige Heide sah in dem geheimnisvollen Lichte wild genug aus, dass sie hunderte von Meilen von der Stadt hätte entfernt sein können, die weiter abwärts lag. Ich konnte mich nicht überwinden, eher als durchaus notwendig zu der Hitze und trüben Luft von London zurückzukehren. Die Aussicht, in meine dumpfigen Zimmer schlafen zu gehen und die allmählich zu ersticken, schienen mir bei meinem unruhigen Körper und Gemütszustande gleichbedeutend. Ich beschloss, durch die reinere Luft auf dem weitesten Umwege, den ich mir machen konnte, heimzuschlendern. Den weißen, sich hin- und her schlängelnden Pfaden, die über die einsame Heide hinliefen, zu folgen und durch die am freiesten liegende Vorstadt von London dorthin zurückzukehren, indem ich den Weg von Finchley einschlug und so in der Frische des neuen Morgens auf der Westseite des Regent Parks anlangte. Ich wanderte langsam auf der Heide dahin, im Genusse der himmlischen Stille und voll Bewunderung der sanften Abwechslung von Licht und Schatten, wie sie einander rund um mich her auf der hügeligen Heide folgten. Solange ich bei diesem ersten und hübschesten Teil meines Nachtspazierganges war, blieb mein Geist für die Eindrücke des Anblickes passiv empfänglich. Ich dachte nur wenig an irgendeinen Gegenstand. Ja, was meine Gefühle betrifft, so dachte ich eigentlich gar nicht. Als ich aber die Heide verlassen und einen Nebenweg eingeschlagen hatte, wo es weniger zu sehen gab, zogen die Gedanken, welche die kommende Veränderung in meinen Gewohnheiten und Beschäftigungen natürlicherweise hervorriefen, mehr und mehr meine Aufmerksamkeit ausschließlich auf sich. Als ich am Ende des Weges anlangte, war ich vollkommen in meine fantastischen Visionen von Limeridge House, Mr. Fairley und den beiden jungen Damen vertieft, deren Übungen in der Kunst der Wasserfarbenmalerei ich so bald beaufsichtigen sollte. Ich war jetzt an der Stelle angekommen, wo 4 Wege einander begegnen. Der Weg nach Hampstead, auf dem ich zurückgekehrt war, der Weg nach Finchley, der nach West End und der nach London. Ich hatte mechanisch den letzteren eingeschlagen und schlenderte langsam die Landstraße entlang. In unnützen Mutmaßungen, wie ich mich entsinne, über das Aussehen der jungen Damen in Cumberland. Als in einem einzigen Augenblicke jeder Tropfen Blutes in meinem Körper durch die Berührung einer Hand, die leicht und plötzlich von hinten auf meine Schulter gelegt wurde, erstarrte. Ich wandte mich schnell um, indem meine Finger sich fest um meinen Stock schlossen. Da, in der Mitte des breiten, hellen Weges, da, als ob sie soeben aus dem Erdboden entsprungen oder vom Himmel gefallen wäre, stand die Gestalt einer einsamen Frau, von Kopf bis zu Füßen in weißen Kleidern, ihr Gesicht in ernster Frage zu dem meinigen gewendet und mit der Hand auf die dunkle Wolke deutend, die über London hing. Ich war über die seltsame Erscheinung, die so plötzlich in der tiefen Nacht an dieser einsamen Stelle vor mich hingetreten war, zu sehr erschrocken, um sie zu fragen, was sie verlange. Sie sprach zuerst. »Ist das der Weg nach London?« sagte sie. Ich sah sie aufmerksam an, als sie diese sonderbare Frage tat. Es war jetzt beinahe 1 Uhr. Alles, was ich deutlich im Mondlichte unterscheiden konnte, war ein farbloses, junges Gesicht, mager und spitz um Kinn und Wangen, große, ernste, sehnsüchtig aufmerksame Augen, nervös zuckende Lippen und helles Haar von lichter, braungelber Farbe. Es lag nichts Wildes, nichts Unbescheidenes in ihrer Manier. Dieselbe war ruhig und gefasst, ein wenig melancholisch und hatte einen kleinen Anflug von Argwohn. Nicht gerade die Manieren einer Dame und doch auch nicht die einer Frau aus der niedrigsten Klasse. Die Stimme, so wenig ich auch bis jetzt davon gehört hatte, etwas seltsam Stilles und Mechanisches in ihren Tönen, und ihre Sprache war außerordentlich schnell. Sie hielt eine kleine Tasche in der Hand und ihre Kleidung, Hut, Schal und Kleid, alles weiß, war, so viel ich dies beurteilen konnte, gewiss nicht von sehr zartem oder teurem Stoffe. Ihre Figur war schlank und etwas über die mittlere Größe, ihr Gang und ihre Bewegungen frei von der geringsten Übertreibung. Dies war alles, was ich in dem matten Lichte und unter den verwirrend seltsamen Umständen unseres Begegnens von ihr sehen konnte. Welch eine Art von Frauenzimmer sie war und wie sie dazu kam, eine Stunde nach Mitternacht ganz allein auf der Landstraße zu sein, war mir rein unmöglich zu erraten. Das Einzige, wovon ich mich überzeugt fühlte, war, dass selbst der roheste Mensch und trotz der verdächtig späten Stunde und jener verdächtig einsamen Stelle ihren Beweggrund zu mir zu sprechen nicht hätte missdeuten können. »Haben Sie mich gehört?« sagte sie, noch immer leidenschaftslos, aber schnell und ohne die geringste Gereiztheit oder Ungeduld. »Ich frug Sie, ob das der Weg nach London ist.« »Ja«, erwiderte ich, »das ist der Weg. Er führt nach St. John's Wood und Regent's Park. Sie müssen mich entschuldigen, wenn ich Ihnen nicht schneller antwortete. Ihr plötzliches Erscheinen erschreckte mich etwas, und ich kann mir dasselbe auch jetzt durchaus noch nicht erklären.« »Sie beargwöhnen mich doch wohl nicht, dass ich irgendetwas Unrechtes begehe, wie? Ich habe nichts Unrechtes begangen. Ich habe ein Unglück gehabt. Ich bin sehr unglücklich, so spät hier allein zu sein. Warum haben Sie mich im Verdacht, etwas Unrechtes getan zu haben?« Sie sprach mit unnötiger Eindringlichkeit und Bewegung und zog sich mehrere Schritte von mir zurück. Ich tat mein Möglichstes, sie wieder zu beruhigen. »Ich bitte Sie nicht zu glauben, dass ich daran denken könnte, einen Verdacht gegen Sie oder irgendetwas anderes zu hegen, als den Wunsch, Ihnen nützlich zu sein, wenn ich kann. Ich erstaunte nur über Ihr Erscheinen. Auf der Landstraße war mir dieselbe einen Augenblick vorher völlig leer geschienen.« Sie wandte sich um und deutete auf die Stelle, wo der Weg nach London mit dem nach Hampstead zusammentraf und wo eine Öffnung in der Hecke war. »Ich hörte Sie kommen«, sagte sie, »und verbarg mich dort, um zu sehen, welch eine Art von Mann Sie seien, ehe ich es wagte, zu Ihnen zu sprechen. Ich zweifelte und fürchtete, bis Sie vorbeigegangen waren, und dann war ich genötigt, hinter Ihnen herzuschleichen und Sie zu berühren.« »Hinter mir herschleichen und mich berühren? Warum nicht mich anrufen? Seltsam, um mich gelinde auszudrücken.« »Darf ich Ihnen trauen?« fragte sie. »Sie denken nicht schlechter von mir, weil ich ein Unglück gehabt habe, wie?« Sie schwieg in Verwirrung, indem sie ihre Tasche aus einer Hand in die andere nahm und seufzte bitterlich. Die Einsamkeit und Hilflosigkeit der Frau rührte mich tief. Der natürliche Antrieb, ihr zu helfen und sie schonend zu behandeln, siegte über das Urteil, die Vorsicht und den weltlichen Takt, den ein älterer, weiserer und kälterer Mann in dieser seltsamen Lage zu Hilfe genommen hätte. »Für jeden harmlosen Zweck dürfen Sie mir vertrauen«, sagte ich. »Falls es Sie betrübt, mir Ihre seltsame Lage zu erklären, so sprechen Sie nicht weiter davon. Ich habe kein Recht, Erklärungen von Ihnen zu fordern. Sagen Sie mir, wie ich Ihnen helfen kann. Wenn es mir möglich ist, will ich es tun.« »Sie sind sehr gütig, und ich bin sehr, sehr froh, Ihnen begegnet zu sein.« In diesen Worten zitterte der erste Anflug von weiblicher Zärtlichkeit, den ich bis jetzt in ihrer Stimme gehört hatte. Doch in den großen, sehnsüchtig aufmerksamen Augen, die noch immer auf mich geheftet waren, glänzte keine Träne. »Ich bin erst einmal in London gewesen«, fuhr sie fort, indem sie immer schneller sprach, »und ich kenne den Teil dort von der Stadt gar nicht. Kann ich einen Fiaker oder irgendeinen Wagen bekommen? Ist es zu spät? Ich weiß es nicht. Wenn Sie mir zeigen wollen, wo ich einen Fiaker finden kann, und nur versprechen Sie sich nicht, um mich zu bekümmern und mich vorzulassen, wann und wie ich will. Ich habe eine Freundin in London, die mich mit Freuden aufnehmen wird. Weiter will ich nichts. Wollen Sie mir's versprechen? Sie schaute ängstlich den Weg hinauf und hinab, nahm wieder die Tasche aus einer Hand in die andere, wiederholte die Worte, »Wollen Sie mir's versprechen?« und sah mir so bang und mit einer so flehenden Angst und Verwirrung ins Gesicht, dass sie mich förmlich traurig machte. Was konnte ich tun? Hier war ein fremdes, völlig hilfloses Wesen in meiner Macht und dieses Wesen ein verlassenes Weib. Kein Haus war in der Nähe, niemand ging vorüber, den ich hätte zu Rate ziehen können, und ich besaß in der Welt nicht das kleinste Recht über sie, selbst wenn ich gewusst hätte, in welcher Richtung ich dieses Recht hätte geltend machen sollen. Ich schreibe diese Zeilen mit Zagen, indem die Schatten späterer Ereignisse schon auf das Papier fallen, auf dem ich schreibe, aber dennoch frage ich, was konnte ich tun? Was ich tat, war, dass ich Zeit zu gewinnen suchte, indem ich sie befragte. »Sind Sie gewiss, dass Ihre Freundin in London Sie zu so später Stunde noch aufnehmen wird?« sagte ich. »Ganz sicher. Sagen Sie nur, dass Sie mich nicht hindern wollen, Sie, wann und wie ich will, zu verlassen. Sagen Sie, dass Sie mich nicht hindern werden. Wollen Sie mir's versprechen?« Als sie diese Worte zum dritten Male wiederholte, trat sie dicht an mich heran und legte ihre Hand mit einer plötzlichen sanften Schüchternheit auf meine Brust. Eine magere Hand, eine kalte Hand. Ich fühlte es, als ich sie mit der meinigen hinwegnahm, selbst in jener heißen Nacht. Bedenke man, dass ich jung war und dass die Hand, welche mich berührte, einer Frau gehörte. »Wollen Sie mir's versprechen?« »Ja.« »Ein Wort, das kleine, gewöhnliche Wort, das zu jeder Stunde des Tages auf jedermanns Lippen ist. Ach, und ich zittere jetzt in dem Augenblicke, wo ich es niederschreibe. Wir wandten uns nach London zu und gingen zusammen in dieser ersten stillen Stunde des neuen Tages dahin, ich und diese Frau, deren Name und Charakter, deren Geschichte und Lebenszwecke, ja, deren Gegenwart an meiner Seite in jenem Augenblicke unergründliche Geheimnisse für mich waren. Es war wie ein Traum. War ich Walter Hartwright? War dies der wohlbekannte, erlebnisarme Weg, den an Sonntagen bunte Volksmassen besuchten? Hatte ich wirklich vor wenig mehr als einer Stunde die ruhige, anständige, ehrbar häusliche Atmosphäre des Hauses meiner Mutter verlassen? Ich war zu verwirrt, zu sehr mir eines gewissen Selbstvorwurfes bewusst, um während der ersten Minuten zu meiner sonderbaren Gefährtin zu sprechen. Es war wieder ihre Stimme, die zuerst das Schweigen brach. »Ich wünsche Sie, nach etwas zu fragen«, sagte sie plötzlich. »Kennen Sie viele Leute in London?« »Ja, sehr viele.« »Viele Herren von Rang, welche Titel haben?« Es lag ein unverkennbarer Ton des Argwohnes in dieser sonderbaren Frage. Ich zögerte, sie zu beantworten. »Einige«, sagte ich nach kurzem Schweigen. »Viele«, sie schwieg und sah mir prüfend ins Gesicht, »viele im Range eines Baronets?« Zu sehr erstaunt, um zu antworten, befragte ich sie meinerseits. »Warum fragen Sie das?« »Weil ich um meiner selbst willen hoffe, dass es einen Baronet gibt, den Sie nicht kennen.« »Wollen Sie mir seinen Namen sagen?« »Ich kann nicht, ich wage es nicht, ich vergesse mich, wenn ich ihn ausspreche.« Sie sprach laut und fast zornig, erhob ihre geballte Hand und schüttelte sie leidenschaftlich, dann, sich plötzlich fassend, fügte sie fast flüsternd hinzu, »Sagen Sie mir, welche Sie kennen.« Ich konnte ihr eine solche Kleinigkeit kaum versagen und nannte daher drei Namen. Zwei von Familienvätern, deren Töchter ich unterrichtete, und noch den eines jungen Mannes, der mich auf einer Seefahrt in seiner Yacht mitgenommen hatte, um Skizzen für ihn zu machen. »Ach, Sie kennen ihn nicht«, sagte sie mit einem Seufzer der Erleichterung. »Sind Sie selbst ein Mann von Rang und haben Sie einen Titel?« Weit entfernt. Ich bin nur ein Zeichenlehrer. Als ich die Antwort aussprach, vielleicht mit etwas Bitterkeit, nahm sie mit der Hast, die alle ihre Handlungen kennzeichnete, meinen Arm. »Kein Mann von Rang und ohne Titel«, sagte sie zu sich selbst, »Gott sei Dank, ihm darf ich trauen.« Es war mir bis hierher gelungen, meine Neugier aus Schonung für meine Gefährtin zu beherrschen. Jetzt aber überwältigte sie mich. »Ich fürchte, Sie haben ernste Ursache, sich über einen Mann von Rang zu beklagen«, sagte ich. »Ich fürchte, der Baronet, den Sie so ungerne aussprechen, hat Ihnen irgendein großes Unrecht zugefügt. Ist er die Ursache, dass Sie so seltsamerweise und in so später Nacht hier draußen sind?« »Fragen Sie mich nicht, lassen Sie mich nicht davon sprechen«, entgegnete sie, »ich bin es jetzt nicht imstande. Man hat mich grausam behandelt, mir ein arges Unrecht angetan. Es wird noch größere Freundlichkeit von Ihnen sein, wenn Sie schneller gehen und nicht mit mir sprechen wollen. Es tut mir so sehr nötig zu schweigen, damit ich ruhig werde, wenn ich kann.« Wir gingen schnellen Schrittes weiter, und während wenigstens einer halben Stunde wurde von uns beiden kein Wort gesprochen. Von Zeit zu Zeit, da sie mir verboten hatte, Fragen an sie zu richten, sah ich verstohlen auf ihr Gesicht. Es war immer dasselbe, die Lippen fest geschlossen, die Stirn gerunzelt, die Augen eifrig, doch scheinbar gedankenlos vor sich hinsehend. Wir hatten die ersten Häuser erreicht und waren dicht vor der neuen Wesleyschen Schule, als ihre Züge milder wurden und sie widersprach. »Wohnen Sie in London?« fragte sie. »Ja.« Als ich antwortete, fiel mir ein, dass sie möglicherweise beabsichtigte, mich um Rat oder Beistand zu bitten und dass ich ihr eine Täuschung ersparen sollte, indem ich ihr sofort meine bevorstehende Abwesenheit von zu Hause mitteilte. Deshalb fügte ich hinzu, aber morgen werde ich London auf einige Zeit verlassen. Ich reise aufs Land. Wohin? Fragte sie, nach Norden oder Süden? Nach dem Norden, nach Cumberland. Cumberland, sie wiederholte das Wort mit zärtlichem Tone. Ach, ich wollte, ich reiste auch dorthin. Ich war einst glücklich in Cumberland. Ich versuchte noch einmal den Schleier zu lüften, der zwischen mir und dieser Frau gezogen. »Vielleicht«, sagte ich, »sind Sie in dem schönen Lande der Seen geboren?« »Nein«, entgegnete sie, »ich bin in Hampshire geboren, aber ich ging einmal auf kurze Zeit in Cumberland zur Schule.« »Seen? Ich erinnere mich keiner Seen. Es ist das Dorf Limeridge und Limeridge House, das ich so gern einmal wiedersehen möchte.« Jetzt war ich an der Reihe, plötzlich stille zu stehen. Da meine Neugierde in jenem Augenblick einmal sehr erregt war, erfüllte mich die zufällige Erwähnung von Mr. Fairleys Wohnorte von den Lippen meiner seltsamen Gefährtin mit Erstaunen. »Hörten Sie jemanden hinter uns rufen?« fragte sie, so wie ich stillstand, indem sie erschrocken den Weg auf- und abblickte. »Nein, nein, mir fiel nur der Name Limeridge House auf. Ich hörte denselben vor einigen Tagen von Leuten aus Cumberland aussprechen.« »Ach, nicht von meinen Leuten. Mrs. Fairley und ihr Mann sind tot, und ihre kleine Tochter mag jetzt wohl schon verheiratet und fortgezogen sein. Ich weiß nicht, wer jetzt in Limeridge wohnt. Wer Sie auch sein mögen, sobald Sie denselben Namen tragen, weiß ich, dass ich Sie liebe um Mrs. Fairleys willen.« Sie schien im Begriffe, noch mehr zu sagen, doch während sie sprach, waren wir weitergegangen und sahen jetzt den Schlagbaum am oberen Ende des Avenue Road. Ihre Hand erfasste meinen Arm fester und sie sah ängstlich auf das Tor vor uns. »Sieht der Chaussee-Geldeinnehmer heraus?« fragte sie. Er sah nicht heraus. Es war niemand in der Nähe, als wir durch das Tor gingen. Der Anblick der Gaslampen und der Häuser schien sie zu beunruhigen und ungeduldig zu machen. »Dies ist London«, sagte sie. »Sehen Sie irgendeinen Wagen, den ich nehmen kann? Ich bin müde und furchtsam. Ich möchte jetzt gern im Wagen sitzen und fortfahren.« Ich erklärte ihr, dass wir etwas weiter gehen müssten, um eine Droschkenstation zu finden, wenn wir nicht das Glück hätten, einem fahrenden Fuhrwerke zu begegnen, und dann versuchte ich, die Unterhaltung wieder auf Cumberland zu leiten. Doch dies war nutzlos. Der Gedanke, im Wagen zu sitzen und wegzufahren, beschäftigte sie jetzt ausschließlich, und es schien ihr fast unmöglich, von etwas anderem zu sprechen. Wir hatten kaum den dritten Teil des Avenue Road zurückgelegt, als ich in geringer Entfernung vor einem Hause auf der gegenüberliegenden Seite der Straße einen Fiaker stillhalten sah. Ein Herr stieg aus und ging durch das Gartentor. Ich rief den Kutscher an, als dieser seinen Bock wieder bestieg. Als wir über die Straße gingen, wuchs die Ungeduld meiner Gefährtin in dem Grade, dass sie mich zwang, meinen Gang zu beschleunigen. »Es ist so spät«, sagte sie, »und nur deshalb beeile ich meine Schritte.« »Ich kann Sie nicht fahren, Sir, wenn Sie nicht nach dem Tottenham Court Road wollen«, sagte der Kutscher höflich, als ich die Wagentür öffnete. »Mein Pferd ist todmüde, und ich kann es nicht weiternehmen als bis zum Stalle.« »Ja, ja, das passt mir. Ich wollte eben dorthin, gewiss.« Sie sprach in atemloser Hast und drängte sich an mir vorbei in den Fiaker. Ich überzeugte mich, ehe ich sie einsteigen ließ, davon, ob der Mann sowohl nüchtern als höflich sei, und als sie dann im Wagen saß, bat ich sie, mir zu erlauben, sie an ihren Bestimmungsort zu begleiten, bis sie in Sicherheit sei. »Nein, nein, nein«, sagte sie heftig, »ich bin jetzt ganz sicher und ganz glücklich. Wenn Sie ein Gentleman sind, so denken Sie an Ihr Versprechen. Lassen Sie ihn zufahren, bis ich ihm sage, stillzuhalten. Ich danke Ihnen, oh, ich danke Ihnen, danke Ihnen.« Meine Hand lag auf der Wagentür. Sie ergriff dieselbe, küsste sie und stieß sie fort. In demselben Augenblicke setzte sich der Fiaker in Bewegung. Ich eilte den Weg mit einer unbestimmten Idee, ihn wieder anzuhalten. Ich wusste selbst nicht, warum, zögerte aus Furcht, sie zu erschrecken oder zu beunruhigen, und rief endlich, aber nicht laut genug, um von dem Kutscher gehört zu werden. Das Geräusch der Räder verlor sich in der Entfernung. Der Fiaker verschmolz sich mit dem schwarzen Schatten der Straße. Die Frau in Weiß war fort. 10 Minuten oder etwas mehr waren verstrichen. Ich war noch auf derselben Seite der Straße, bald mechanisch ein paar Schritte vorwärts gehen, bald zerstreut stehenbleibend. Einen Augenblick bezweifelte ich die Wirklichkeit meines Abenteuers, im nächsten verwirrte und beunruhigte mich ein Bewusstsein, Unrecht gehandelt zu haben, das mich jedoch völlig in Unwissenheit darüber ließ, wie ich recht gehandelt hätte. Ich wusste kaum, wohin ich ging oder was ich zunächst zu tun beabsichtigte. Ich war mir nichts als der Verwirrung meiner Gedanken bewusst, als ich plötzlich zum Selbstbewusstsein zurückgerufen, erweckt wurde, möchte ich fast sagen, durch das Geräusch schnell hinter mir heranfahrender Räder. Ich war auf der dunklen Seite der Straße, im Schatten einiger Bäume der Gärten, als ich stillstand und mich umschaute. Auf der gegenüberliegenden, helleren Seite der Straße, in kurzer Entfernung von mir, ging ein Konstabler langsam der Richtung von Regent's Park zu. Der Wagen fuhr an mir vorbei, eine offene Chaise, in der 2 Männer saßen. »Halt still«, rief der eine, »da ist ein Konstabler, wir wollen ihn fragen.« Das Pferd wurde augenblicklich ein paar Schritte jenseits der dunklen Stelle angehalten, wo ich stand. »Konstabler«, rief der, welcher zuerst gesprochen hatte, »haben Sie eine Frau dieses Weges kommen sehen?« »Was für eine Art Frau, Sir?« »Eine Frau in einem lavendelfarbigen Kleide.« »Nein, nein«, rief der zweite Mann dazwischen, »wir fanden die Kleider, die wir ihr gegeben hatten, auf ihrem Bette. Sie muss in den Kleidern fortgegangen sein, die sie trug, als sie zu uns kam. In Weiß, Konstabler, eine Frau in Weiß.« »Ich habe sie nicht gesehen, Sir.« »Falls Sie oder einer Ihrer Leute die Frau begegnen, so halten Sie sie fest und schicken sie unter sorgfältiger Aufsicht nach dieser Adresse. Ich bezahle alle Kosten und gebe noch eine gute Belohnung obendrein.« Der Konstabler besah die Karte, die ihm herabgereicht wurde. »Warum wollen Sie sie festhalten, Sir? Was hat sie getan?« »Getan? Sie ist aus meiner Irrenanstalt entflohen. Vergessen Sie es nicht, eine Frau in Weiß. Fahr zu!« Teil 4. Sie ist aus meiner Irrenanstalt entflohen. Ich kann nicht mit voller Wahrheit sagen, dass der fürchterliche Schluss, auf den diese Worte hindeuteten, mich wie eine plötzliche, unerwartete Offenbarung getroffen hätten. Einige der sonderbaren Fragen, welche die Frau in Weiß nach meinem unüberlegten Versprechen, sie unbeschränkt tun zu lassen, was sie wolle, an mich gerichtet, hatten schon die Vermutung in mir aufkommen lassen, dass sie entweder von Natur flüchtig und unstet sei oder irgendein kürzlich erlittener, erschütternder Schlag das Gleichgewicht ihrer Geistesfähigkeiten gestört habe. Aber die Idee wirklichen Wahnsinns, die wir alle mit dem bloßen Namen einer Irrenanstalt verbinden, war mir offen gestanden in Bezug auf sie keinen Augenblick in den Sinn gekommen. Ich hatte in ihrer Sprache und ihrem Benehmen nichts bemerkt, was dies zur Zeit gerechtfertigt hätte, und selbst jetzt, nach dem neuen Lichte, das die Worte des Fremden zum Konstabler auf die Sache geworfen, sah ich noch nichts, das eine solche Ansicht gerechtfertigt hätte. Was hatte ich getan? Dem Opfer der schrecklichsten aller Einkerkerungen Beistand zur Flucht geleistet oder in die weite Welt von London ein Wesen losgelassen, dessen Handlungen zu beaufsichtigen meine Pflicht und die Pflicht jedes Menschen war? Mir schwindelte, als ich mir diese Frage aufwarf, bei dem vorwurfsvollen Bewusstsein, dass sie zu spät komme. In meinem verstörten Gesundheitszustande war es unnötig, an ein Schlafengehen zu denken, als ich endlich in meiner Wohnung in Clemens Inn anlangte. In wenigen Stunden sollte ich meine Reise nach Cumberland antreten. Ich setzte mich und versuchte erst zu zeichnen und dann zu lesen, aber die Frau in Weiß war zwischen mir und meinem Bleistifte, zwischen mir und meinem Buche. War das unglückliche Geschöpf zu Schaden gekommen? Das war mein erster Gedanke, obgleich ich ihn selbstsüchtig von mir wies. Dann folgten andere Gedanken, bei denen zu verweilen weniger qualvoll war. Wo hatte sie den Fiaker anhalten lassen? Was war jetzt aus ihr geworden? Hatten die Männer in der Chaise sie gefunden und festgehalten? Oder war sie noch frei und Herrin ihrer eigenen Handlungen und gingen wir beide auf unseren weit auseinanderliegenden Pfaden einem und demselben Punkte in der geheimnisvollen Zukunft zu, an dem wir noch einmal einander begegnen sollten? Es war mir eine Erleichterung, als die Stunde kam, meine Tür zu schließen, von meinen Londoner Beschäftigungen, meinen Schülern und Freunden Abschied zu nehmen und mich in Bewegung zu setzen auf dem Wege zu neuen Interessen und einem neuen Leben. Sogar das Gewühl und Getöse an der Eisenbahnstation, die zu anderen Zeiten so unerträglich sind, belebten mich und taten mir wohl. Meine Reiseinstruktion enthielt die Weisung für mich, nach Carlisle zu fahren und dann meinen Weg auf einer Zweigbahn fortzusetzen, welche der Küste zulief. Als erstes Unglück nahm unsere Lokomotive zwischen Lancaster und Carlisle Schaden. Der hierdurch herbeigeführte Verzug hatte zur Folge, dass ich für den Zug, mit dem ich sogleich auf der Zweigbahn meine Reise hätte fortsetzen sollen, zu spät kam. Ich hatte mehrere Stunden zu warten und als ich endlich mit einem späteren Zuge auf der Limeridge House am nächsten gelegenen Station anlangte, war es nach 10 Uhr und die Nacht so finster, dass ich kaum den Weg nach der Ponychaise sehen konnte, welche Mr. Fairley geschickt hatte, mich zu erwarten. Der Kutscher, offenbar durch meine späte Ankunft sich verletzt fühlend, war in jenem Zustande äußerst achtungsvoller Verdrießlichkeit, welcher englischen Dienern eigen ist. Wir fuhren langsam und in tiefem Schweigen durch die Dunkelheit. Die Wege waren schlecht und die dichte Finsternis vergrößerte die Schwierigkeit, schnell zu fahren. Es waren nach meiner Uhr beinahe anderthalb Stunden vergangen, seitdem wir die Station verlassen hatten, als ich das Rauschen der See in der Ferne und das Knirschen der Räder auf glattem Kieswege hörte. Wir waren durch ein Tor gekommen, ehe wir auf dem Kieswege anlangten, und mussten noch durch ein zweites, ehe wir vor dem Hause hielten. Ich wurde von einem feierlichen Bedienten ohne Livree ehrfurchtsvoll empfangen, von ihm unterrichtet, dass die Familie sich für die Nacht zurückgezogen und dann in ein großes, hohes Zimmer geführt, wo am unteren Ende einer langen Mahagoni-Speisetafel ein Nachtessen meiner harrte. Ich war zu müde und zu verdrießlich, um viel zu essen oder zu trinken, besonders da der feierliche Diener mich auf eine ebenso umständliche Weise bediente, als ob anstatt eines einzigen Mannes eine kleine Mittagsgesellschaft im Hause angekommen sei. In einer Viertelstunde war ich bereit, mich auf mein Schlafzimmer führen zu lassen. Der feierliche Diener führte mich auf ein hübsch möbliertes Zimmer, sagte: »Das Frühstück ist um 9 Uhr aufgetragen, Sir«, schaute sich um, ob auch alles an Ort und Stelle sei, und zog sich geräuschlos zurück. »Was werde ich diese Nacht in meinen Träumen sehen?«, dachte ich bei mir, als ich mein Licht auslöschte. »Die Frau in Weiß oder die unbekannten Bewohner dieses Hauses?« Es war ein eigentümliches Gefühl, wie ein alter Freund der Familie im Hause zu schlafen und dennoch nicht ein einziges Mitglied derselben auch nur dem Ansehen nach zu kennen. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 10. Januar 2024.